Siebter Kreis. Hier errichten wir einen zivilisierten Raum. Das erste globale Gemetzel, das von 1914 bis 1918 ermöglichte, sich auf einen Schlag eines großen Teils des ländlichen und städtischen Proletariats zu entledigen, wurde im Namen der Freiheit, der Demokratie und der Zivilisation geführt. Nur dem Anschein nach im Namen der gleichen Werte setzt sich seit 5 Jahren von gezielten Morden bis hin zu Spezialeinsätzen der berühmte Krieg gegen den Terrorismus fort. Die Parallele endet damit beim Anschein. Die Zivilisation ist nicht mehr diese Offenkundigkeit im Schnellverfahren zu den Eingeborenen transportiert. Freiheit ist nicht mehr der Name, der an die Wände geschrieben wird, auf den nun sein Schatten folgt, der Name Sicherheit. Und die Demokratie ist hinreichend bekannt dafür, sich in den reinsten Ausnahmegesetzen aufzulösen. So zum Beispiel in der Wiedereinführung der Folter in den USA oder dem Bourbon-II-Gesetz in Frankreich. In einem Jahrhundert wurden die Freiheit, die Demokratie und die Zivilisation in den Zustand von Hypothesen versetzt. Die ganze Arbeit der Führenden besteht von nun an im Einrichten materieller und moralischer, symbolischer und sozialer Bedingungen, unter denen diese Hypothesen beinahe bestätigt werden, im Konfigurieren von Räumen, wo sie scheinbar funktionieren. Alle Mittel sind zum Erreichen dieses Ziels recht, auch die am wenigsten demokratischen, die am wenigsten zivilisierten und die am meisten mit Sicherheitsmaßnahmen verbundenen. Im vergangenen Jahrhundert hat die Demokratie regelmäßig der Geburt des Faschismus vorgestanden. Hat die Zivilisation nicht aufgehört, die Aryan Walkners oder die Iron Maidens mit Vernichtung in Einklang zu bringen? Hat die Freiheit eines Tages 1929 die Doppelgesichtigkeit eines Bankiers angenommen, der sich aus dem Fenster stürzt? Und eine Arbeiterfamilie, die an Hunger stirbt? Man hat sich seit, sagen wir 1945, darauf geeinigt, dass die Manipulation der Massen, die Aktivitäten der Geheimdienste, die Einschränkung der öffentlichen Freiheiten und die vollständige Souveränität der verschiedenen Polizeien angemessene Mittel zur Sicherung von Demokratie, Freiheit und Zivilisation sind. Im letzten Stadium dieser Evolution, der erste sozialistische Bürgermeister von Paris, der letzte Hand anlegt an die urbane Befriedung, an die polizeiliche Erneuerung eines Arbeiterviertels und sich mit sorgfältig abgewogenen Worten rechtfertigt, hier wird ein zivilisierter Raum errichtet. Nichts ist dem hinzuzufügen, alles ist zu zerstören. Hinter ihrem Anschein von Allgemeinheit hat jene Frage der Zivilisation nichts von einer philosophischen Frage. Eine Zivilisation ist keine Abstraktion, die das Leben überragt. Sie ist vielmehr, was herrscht, belagert und kolonisiert, die alltäglichste, die persönlichste Existenz. Sie ist, was die intimste und die allgemeinste Dimension zusammenhält. In Frankreich ist die Zivilisation nicht vom Staat zu trennen. Je stärker und älter ein Staat, desto weniger ist er eine Suprastruktur, das Exoskelett einer Gesellschaft, desto mehr ist er in der Tat die Form der Subjektivitäten, die ihn bewohnen. Der französische Staat ist das eigentliche Gewebe der französischen Subjektivitäten, der Aspekt, der nach der jahrhundertelangen Kastration seiner Untertanen bleibt. Es erstaunt daher nicht, dass man sich in der Psychiatrie der Welt anhand von politischen Figuren zusammenspinnt, dass man sich darin einig ist, den Ursprung all unseres Übels in unseren Führern zu sehen, dass es uns so gefällt, über sie zu meckern und dass diese Meckereien die Jubelrufe sind, mit denen wir sie als unsere Herrscher intronisieren. Denn hier sorgt man sich nicht um die Politik als eine fremde Realität, sondern als Teil seiner selbst. Das Leben, das wir in diese Figuren stecken, ist dasjenige, das uns geraubt wurde. Wenn es eine französische Ausnahme gibt, stammt sie von dort. Es gibt nichts, bis hin zur weltweiten Ausstrahlung der französischen Literatur, was nicht die Frucht dieser Amputation wäre. Die Literatur ist in Frankreich der Raum, den man selbst herrlich zur Unterhaltung der Kastrierten zugelassen hat. Sie ist die formelle Freiheit, die denen gewährt wurde, die sich nicht an die Nichtigkeit ihrer realen Freiheit gewöhnen. Wo seit Jahrhunderten unaufhörlich obszönes Augenzwinkern ausgetauscht wird, in diesem Land zwischen Männern des Staates und Männern der Schrift, wo die einen sich gerne den Anzug der anderen leihen und umgekehrt, wo auch die Intellektuellen es gewohnt sind, wichtig daherzureden, obwohl sie ganz unbedeutend sind, um immer im entscheidenden Moment zu scheitern, im einzigen, der ihrer Existenz einen Sinn gegeben, sie aber auch aus ihrem Beruf verbannt hätte. Es ist eine verteidigte und zu verteidigende These, dass die moderne Literatur mit Baudelaire, Heine und Flaubert als Nachwirkung des stattlichen Massakers vom Juni 1848 geboren wurde. Im Blut der Pariser Aufständischen und gegen das Schweigen welches das Gemetzel umhüllt, werden die modernen literarischen Formen geboren. Spleen, Ambivalenz, Fetischismus der Form und eine morbide Distanziertheit. Die neurotische Zuneigung, welche die Franzosen ihrer Republik geloben, in deren Namen jeder Übergriff wieder zu seiner Würde und jede Schurkerei wieder ihren Ritterschlag findet, verlängert stetig das Verdrängen des Gründungsopfers. Die Tage des Juni 1848, 1500 Tote während der Kämpfe und mehrere tausend mehr in den darauffolgenden Hinrichtungen von Gefangenen, die Nationalversammlung, welche die Kapitulation der letzten Barrikade mit dem Ruf »Es lebe die Republik« begrüßt. Und die blutige Woche sind Geburtsmale, die auszulöschen keine Chirurgie vermag. Kujew schrieb 1945, »Das offizielle politische Ideal Frankreichs und der Franzosen ist noch heute das des Nationalstaates, der geeinten und unteilbaren Republik. Andererseits nimmt das Land in der Tiefe seiner Seele die Unzulänglichkeit dieses Ideals wahr, den politischen Anachronismus einer ausschließlichen nationalen Idee. Zwar hat dieses Gefühl noch nicht die Ebene einer klaren und deutlichen Idee erreicht, das Land kann und will dies noch nicht offen formulieren. Gerade wegen des unvergleichbaren Ganzes seiner nationalen Vergangenheit fällt es Frankreich besonders schwer, das Ende der nationalen Periode der Geschichte in aller Deutlichkeit anzunehmen und wirklich zu akzeptieren und alle Konsequenzen daraus zu ziehen. Es ist hart für ein Land, das aus dem Nichts das ideologische Gerüst des Nationalismus geschaffen hat und in die ganze Welt exportiert hat, zuzugestehen, dass es sich dabei bloß um ein zu klassifizierendes Archivgut handelt, das in die Geschichte gehört. Die Frage des Nationalstaates und dessen Trauer bilden seit nunmehr einem halben Jahrhundert das Herz dessen, was man wohl als französisches Unbehagen bezeichnen muss. Höflich wird dieser gelähmte Aufschub Alternance genannt, diese Art des Pendelns von links nach rechts, dann von rechts nach links, sowie die manische Phase auf die depressive Phase folgt, die eine weitere vorbereitet, sowie in Frankreich die wortgewandteste Kritik des Individualismus und der heftigste Zynismus, die größte Großzügigkeit und die Angst vor der Masse Hand in Hand gehen. Seit 1945 hat dieses Unbehagen, das sich nur in der Gunst des Mai 68 und seiner aufständischen Leidenschaftlichkeit zu lichten schien, nicht aufgehört, sich zu vertiefen. Die Ära der Staaten, Nationen und Republiken schließt sich wieder. Das Land, das ihnen alles geopfert hat, was es an Lebenskraft enthielt, bleibt benommen zurück. Die Detonation, welche der Satz Jospins, der Staat kann nicht alles, auslöste, lässt jene erahnen, die früher oder später verursacht wird durch die Offenbarung, dass der Staat gar nichts mehr kann. Dieses Gefühl, hereingelegt worden zu sein, hört nicht auf, um sich zu greifen, eitrig. Es begründet die latente Wut, die bei jeder Gelegenheit hochkommt. Dass die Ära der Nationen nie betrauert wurde, ist der Schlüssel des französischen Anachronismus und der revolutionären Möglichkeiten, die er in Reserve hält. Was auch immer das Resultat der nächsten Wahlen sein wird, ihre Rolle ist, das Signal für das Ende der französischen Illusion zu geben, die historische Blase zum Platzen zu bringen, in der wir leben, und Ereignisse wie die Bewegung gegen das CPE zu ermöglichen, die im Ausland beobachtet wird wie ein schlechter Traum, der den 1970ern entflohen ist. Deshalb wünscht sich im Grunde genommen niemand diese Wahlen. Frankreich ist wahrlich die rote Laterne der westlichen Zone. Das Abendland, das ist heute ein GI, der in einem Abraham M1-Panzer nach Fallujah rast und volle Pulle Hardrock hört. Es ist ein Tourist, der verloren mitten in den Ebenen der Mongolei von allen verlacht seine Kreditkarte umklammert wie den letzten Strohhalm. Es ist ein Manager, der auf nichts schwört, außer auf das Spiel Go. Es ist ein junges Mädchen, das sein Glück bei Klamotten, Männern und Feuchtigkeitscremes sucht. Es ist ein Schweizer Menschenrechtsaktivist, der um alle vier Ecken des Planeten reist, solidarisch mit allen Revolten, sofern sie niedergeschlagen werden. Es ist ein Spanier, der auf die politische Freiheit scheißt, seit ihm die sexuelle Freiheit gewährt wurde. Es ist ein Kunstfreund, der zur erstarrten Bewunderung und als letzten Ausdruck des Genies der Moderne ein Jahrhundert an Künstlern darbietet, die vom Surrealismus bis zum Wiener Aktionismus darum konkurrieren, wer am zielgenauesten auf das Gesicht der Zivilisation spuckt. Es ist schließlich ein Kybernetiker, der im Buddhismus eine realistische Theorie des Bewusstseins gefunden hat und ein Teilchenphysiker, der in der Metaphysik des Hinduismus nach Inspiration für seine neuesten Entdeckungen sucht. Das Abendland, das ist jene Zivilisation, die alle Prophezeiungen über ihren Untergang durch eine eigenartige List überlebt hat. So wie das Bürgertum sich als Klasse verneinen musste, um die Verbürgerlichung der Gesellschaft vom Arbeiter bis zum Baron zu ermöglichen. Wie sich das Kapital als Lohnverhältnis opfern musste, um sich als soziales Verhältnis durchzusetzen, um dadurch zu kulturellem Kapital und gesundheitlichem Kapital, wie auch zu finanziellem Kapital zu werden. Wie das Christentum sich als Religion opfern musste, um als affektive Struktur zu überleben, als diffuse Mahnung zu Demut, Mitgefühl und Ohnmacht. Das Abendland hat sich als besondere Zivilisation geopfert, um sich als universelle Kultur durchzusetzen. Das Vorgehen lässt sich wie folgt zusammenfassen. Ein im Sterben liegendes Gebilde opfert sich als Inhalt, um als Form zu überleben. Das in tausend Teile zerbrochene Individuum rettet sich dank der spirituellen Technik des Coaching als Form. Das Patriarchat, in dem es den Frauen alle peinlichen Attribute des Männchens aufbürdet, Willenskraft, Selbstkontrolle und Unempfindsamkeit. Die zerfallene Gesellschaft, in dem sie eine Epidemie der Geselligkeit und der Zerstreuung propagiert. Folglich halten sich all die verfaulten Fiktionen des Abendlandes durch Kunstgriffe, von denen sie Punkt für Punkt widerlegt werden. Es gibt keinen Zivilisationsschock. Was es gibt, ist eine Zivilisation in klinisch totem Zustand, die an sämtliche lebenserhaltenden Apparate angeschlossen wird und die in der planetaren Atmosphäre einen charakteristischen Gestank verbreitet. An diesem Punkt gibt es keinen einzigen ihrer Werte, an den sie noch irgendwie glauben kann, und jede Behauptung wirkt auf sie wie eine Unverschämtheit, eine Provokation, die es auszuweiden, zu dekonstruieren und in den Zustand des Zweifels zu versetzen gilt. Der abendländische Imperialismus ist heute jener des Relativismus der Sichtweise, der böse Blick aus dem Augenwinkel oder das verletzte Protestieren gegen alles, was dumm genug, primitiv genug oder selbstgefällig genug ist, um noch an etwas zu glauben, für irgendetwas einzustehen. Er ist jener Dogmatismus der Fragestellung, des komplizenhaften Augenzwinkern der universitären und literarischen Intelligenzia. Keine Kritik ist den postmodernen Denkern so radikal, solange sie ein Nichts an Gewissheit umhüllt. Noch vor einem Jahrhundert lag der Skandal in jeder etwas auffälligen Verneinung. Heute liegt er in jeder unerschütterlichen Behauptung. Keine soziale Ordnung kann dauerhaft auf dem Prinzip aufbauen, dass nichts wahr ist. Also muss sie zusammengehalten werden. Die Anwendung des Konzepts der Sicherheit auf jede einzelne Sache ist heutzutage Ausdruck des Projekts, die ideale Ordnung in die Wesen selbst, in Verhalten und Orte zu integrieren, eine Ordnung, der sich zu unterwerfen sie nicht mehr bereit sind. Nichts ist wahr, sagt nichts über die Welt, sondern alles über das abendländische Konzept der Wahrheit. Die Wahrheit wird hier nicht als Attribut der Wesen oder Dinge wahrgenommen, sondern als ihre Repräsentation. Eine Repräsentation gilt als echt, wenn sie erfahrungskonform ist. Die Wissenschaft ist in letzter Instanz dieses Imperium der universellen Verifizierung. Aber alle Formen menschlichen Verhaltens, von den einfachsten zu den gelehrtesten, ruhen auf einem Sockel ungleich formulierter Offenkundigkeiten. Alle Praktiken gehen von einem Punkt aus, in dem Dinge und Repräsentationen ununterscheidbar verbunden sind. Jedes Leben beinhaltet eine Dosis Wahrheit, die das abendländische Konzept ignoriert. Wenn hier einmal von echten Leuten geredet wird, dann unweigerlich, um sich über diese geistig Armen lustig zu machen. Von daher werden die Abendländer von denen, die sie kolonisierten, weltweit für Lügner und Heuchler gehalten. Von daher werden sie um das beneidet, was sie haben, ihren technologischen Fortschritt, nie um das, was sie sind, wofür sie zu Recht verachtet werden. Sartre, Nietzsche und Arthur könnten in dem Gymnasium nicht unterrichtet werden, wäre dieser Begriff der Wahrheit nicht zuvor disqualifiziert worden. Alle Behauptungen ohne Ende zu unterdrücken, Schritt für Schritt alle Gewissheiten zu deaktivieren, die fatalerweise ans Licht kommen, darin besteht die langwierige Arbeit der abendländischen Intelligenz. Die Polizei und die Philosophie sind zwei in die gleiche Richtung weisende Mittel, obgleich verschieden in der Form. Selbstverständlich findet der Imperialismus des Relativen in irgendeinem leeren Dogmatismus, in irgendeinem Marxismus-Leninismus, irgendeiner Salafia, in irgendeinem Neonazismus einen angemessenen Gegner. Jemand, der, wie die Abendländler, Behauptung mit Provokation verwechselt. In diesem Stadium macht sich jeder ausschließlich soziale Protest, der sich weigert anzuerkennen, dass das, was uns gegenübersteht, nicht die Krise einer Gesellschaft ist, sondern der Untergang einer Zivilisation zum Komplizen ihres Fortbestehens. Es ist nunmehr sogar eine verbreitete Strategie, diese Gesellschaft zu kritisieren, in der vergeblichen Hoffnung, diese Zivilisation zu retten. Genau. Wir haben einen Kadaver auf dem Rücken, aber den werden wir nicht so einfach los. Vom Ende der Zivilisation, ihrem klinischen Tod, haben wir nichts zu erwarten. So wie sie ist, kann sie nur Historiker interessieren. Das ist eine Tatsache, aus der eine Entscheidung werden muss. Die Tatsachen können vertuscht werden, die Entscheidung bleibt politisch. Sich für den Tod der Zivilisation zu entscheiden, in die Hand zu nehmen, wie dies geschieht, Nur durch die Entscheidung werden wir uns des Kadavers entledigen.